Wenn im Stall und an der Krippe hirten erste in der Schar zwischen Ochs und Esel knien, dann ist Christus da. Gold und Gaben wunderbar ihm zu Füßen niederliegen, dann ist Christus da. Helles Licht vergangen, dann ist Christus.